Misses! Ich sehe, es ist verkehrt! Es ist falsch, weil es gegen die Gesellschaft ist! Es ist falsch, weil jeder Mensch das Recht hat zu leben, um glücklich zu werden, ganz ohne Horrorshow! Zu krass, um wahr zu sein.